بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك من قهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. مواد متفوتك صغير عقيدة الحموية وبإذن الله تفايت الدرس. قام بم لتس ما قزاك بس يا أهل السنة والجماعة عندي نام الأنشاف من الله قلوبت عندي آيات عندي أحاديث glaubt, die diese Eigenschaft von Allah bestätigen. Und die Ahlus Sunna bestätigt diese Eigenschaften und so weiter. Ohne Tahrif, ohne Ta'til, ohne Takif, ohne Temthil. Naam, oder ohne Tashbih, ohne Tafwid und so weiter. طيب. Diesmal fangen wir mit einem Hadith an, den wir uns anschauen. Und dieser Hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah schläft nicht und es ist nicht möglich für ihn zu schlafen, sozusagen. طيب. Was machen wir hier? Wir verleugnen eine Eigenschaft für Allah, und zwar das Schlafen. Also wir verleugnen die Eigenschaft Schlafen für Allah und sagen, dass er nicht schläft. So wie wir zum Beispiel. Wir schlafen, aber Allah schläft nicht. Und وَلَا يَنْبَغِي لَهُ يَنَامُ. Und es ist nicht möglich, dass er schläft sozusagen. Ja, nee. Er wird nicht müde, Allah subhanahu wa ta'ala, wie er auch sagt in Ayatul Kursi. Dass ihn weder Schlummer noch Schlaf erreicht oder ereilt sozusagen. Und Schlummer ist es ja dann die Müdigkeit und Schlaf ist ja Schlaf. Ja. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala ist auch mit seiner Schöpfung nicht ungerecht. Und auch der Tage der Auferstehung wird Yawmun Adel genannt. Tag der Gerechtigkeit. Warum? Weil an diesem Tag wird dem Menschen kein Staubkorn an Ungerechtigkeit angetan, sondern es wird in Gerechtigkeit gerichtet. Also was machen wir dann hier? Wir verleugnen, man sagt hier sozusagen, dass Allah ungerecht ist. Aber reicht dies? Nein. Wir müssen auch das Gegenteil bestätigen und es als perfekt ansehen. Also man verleugnet nicht nur das Negative von Allah, sondern man bestätigt das Gegenteil und in seiner perfekten Form. Ja, wir haben geleugnet, dass Allah ungerecht ist. So, was bestätigen wir dann? Dass er gerecht ist. Allah ist al-Adil, der Gerechte, und er ist absolut gerecht. Ja, wir bestätigen das Gegenteil und wir sehen das Gegenteil als perfekt an. Ja, Allah ist gerecht und er ist absolut gerecht. طيب. Der nächste Teil in Eigenschaften von Allah, Namen und Eigenschaften von Allah ist ja weder zu bestätigen noch zu verneinen. Also wir bestätigen nur, was Allah und sein Gesandter bestätigen, und negieren nur, was Allah und sein Gesandter negiert hat, sozusagen. Also wie ich auch beim letzten Mal schon gesagt habe, Die Ahlus-Sunna, die richtet sich komplett an den Text, yani. Wenn etwas, wenn eine Eigenschaft für Allah bestätigt wurde, so bestätigen wir diese mit den genannten Dingen. Und wenn eine Sache von sich verleugnet, oder ablehnt als eine Eigenschaft, dann lehnen wir es ab, diese Eigenschaft Allah zuzuschreiben, yani. So. Und jetzt, schauen wir uns die zwei Beschreibungen von Ahl-Sunna an oder von den Sunniten. Einmal gibt es die politische Beschreibung von Sunni, also jemand, der sich der Sunna zuschreibt sozusagen. Und zuerst das politische erste ist, yani, nicht Schi'i zu sein, also nicht von der Schi'a zu sein. Das ist die politische Bedeutung, nicht Schi'a zu sein. Das zweite ist in der Scharia sozusagen, oder in der, wie soll ich sagen, der Scharia sagen wir mal, und das bedeutet, dass man kein Maturidi ist, oder kein Ash'ari, oder Mu'tazili, und so weiter. Ahlus Sunnah wal Jama'a ist Ahlul Hadith oder Al-Ta'ifa al-Mansura, die siegreiche Gruppe sozusagen. Das sind die Leute, die dem Koran und dem Sunna folgen und dies nach dem Verständnis der Sahaba. So. Was der Scharia angeht, sie haben teilweise Dinge von der Ahlus Sunna und auch teilweise Dinge, die nicht von der Sunna sind. Zum Beispiel, es gibt ein Hadith, der in Bukhari und Muslim überliefert ist und über 28 Sahaba überliefert ist. Dieser Hadith ist: Allah kommt im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel herab und spricht dann, wer bereut seine Sünden, so dass ich ihm vergebe, wer bittet mich, dass ich ihn erhöre, und so weiter. Und sie sagen dann darüber: Allah selbst kommt nicht herunter, sondern seine Barmherzigkeit oder sein Befehl oder seine Engel, und so weiter. Oder die Aya, wo Allah zu Iblis sagte: Warum wirfst du dich nicht vor Adam nieder, den ich mit meinen eigenen Händen erschaffen habe? Dann sagen sie, mit Hände ist Macht gemeint, den ich mit meiner eigenen Macht erschaffen habe, sozusagen. Und hier tun sie dies wieder uminterpretieren. Na. Und die Salaf hatte die Aqidah von, sie bestätigten, was Allah bestätigten, und leugneten, was Allah leugnet, und so weiter. So. Daher sagen wir ihnen, das hatte ich beim letzten Mal auch schon erwähnt, bringt eine Aussage der Salaf, bringt eine Aussage der ersten drei Generationen, die so eine Aqidah hatten, indem sie sagten, dass mit Thron Allahs Macht gemeint ist, dass mit dem letzten Drittel der Nacht, wo Allah herabsteigt, wo gesagt wird, wo sie sagen, wo Umar ibn Khattab sagt, dass damit die Macht Allahs gemeint ist. Oder eine Aussage von Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, wo er sagt, dass mit Augen zum Beispiel Wissen gemeint ist, und so weiter. So. Jetzt schauen wir uns den Begriff an von Tafwid. Tafwid bedeutet so wie, also wie geht man mit Tafwid um? So wie Alif Lam Mim. Also man sagt zum Beispiel, ich mache Tafwid in dieser Ehe, damit will er sagen, dass er sie wie Alif Lam Mim der Elif Lamra und so weiter behandelt. Das heißt, das Wissen über Allah ist. Und dies ist eine große Bid'ah, wie Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte. Und die sagen, dies war das Verständnis der Salaf. Also, dass sie sozusagen, wenn Allah sagt, dass sie über den Thron ist, dann haben die Salaf darüber nicht gesprochen. Die haben das so gelassen, den Text, und haben darüber gesagt, nicht, dass Allah über den Thron ist, sondern sie haben gesagt, Allah kennt die Bedeutung dieser Aya alleine. Und diese Aya, die Bedeutung der Aya ist so verborgen wie Elif Lam Mim sozusagen. Ja. Aber als Punkt, was dagegen spricht, wir lesen oft im Koran, und sie fragen dich. Und sie fragen ihn oft zum Beispiel über Erbe, über die Haram-Monate, über die Kriegsbeute und so weiter. Aber nicht über Esma was Sifat von Allah. Nicht über die Dinge, nicht über die Namen, Eigenschaften von Allah. Warum? Weil diese Dinge klar waren für sie. Oder sie sagen, der Weg des Salaf ist besser, yani sicherer, und der Weg der Khalaf, yani die Khalaf sind die Nachfolger, also diejenigen, die nach ihm kamen, yani. Dieser Weg der Khalaf ist weiser, sagen sie. Aber dies ist eine falsche Aussage, denn die Salaf hatten mehr Wissen und waren weiser als die Khalaf. So. Also kurz gesagt, der Weg des Salaf ist, sie bestätigen Tathbit, was Allah für sich selbst bestätigt hat, oder sein Gesandter für ihn, ohne Tahrif, die Bedeutung zu verändern. Ohne Ta'atil, die Bedeutung zu verleugnen, ohne Takif, nach dem Wie zu fragen, ohne Temthil oder Tashbih, ohne es gleichzusetzen mit der Schöpfung und zu negieren, was Allah für sich selbst negiert hat oder sein Gesandter für ihn selbst negiert hat, und gleichzeitig das Gegenteil zu bestätigen auf perfekte Art. Ja, nein, Allah sagt, dass er kein Unrecht tut, also verneinen wir, dass Allah Unrecht tut, und gleichzeitig bestätigen wir das Gegenteil, das heißt, dass er gerecht ist und dass er darin perfekt ist. So. Imam Malik, rahimullah, wurde über Surah 20, Vers 5 gefragt. Er wurde gefragt, wie hat sich Allah, also wie hat Allah Istiwa yani, über seinen Thron gemacht? Und Imam Malik rahimahullah antwortete, dass yani das Erheben von Allah über seinen Thron ist ist ma'lum sozusagen, ist bekannt yani. Imanu bihi wajib, daran zu glauben ist Pflicht. Und danach zu fragen ist eine Bid'ah. Nach dem wie zu fragen ist eine Bid'ah. Wie sieht Allah, wie hört Allah, wie hat Allah sich über den Thron erhoben, wie sehen die Hände Allahs aus, wie sieht sein Gesicht aus und solche Sachen. Ja, auf seine majestätische Art und vollkommene Art und Weise. Und Al-Khuza'i, rahimullah, dies war ein Lehrer von Bukhari, rahimullah. Und die Salaf hatten viele, also zum Beispiel Imam Malik oder Imam Ahmed und so weiter. Viele von ihnen hatten sehr, sehr viele Lehrer, meistens sogar dreistellig, also 500 Lehrer oder vielleicht sogar mehr. Und Al-Khuza'i, ein Lehrer von Bukhari, sagte, abzulehnen, wie Allah oder sein Gesandter ihn beschrieben haben, ist Kufr. Allah mit seiner Schöpfung zu vergleichen, ist Kufr. Wie Allah oder sein Gesandter ihn beschrieben haben, gibt es keine Ähnlichkeit. Taib. Mahul, Sufyan, El-Leith und andere, also das sind Salaf, sagten, bestätigen ihre Bedeutung, aber ohne wie zu fragen. Ja. Und es gibt auch ein Beispiel, was wir uns anschauen können, sozusagen, ist das Beispiel vom Paradies. Allah sagt zum Beispiel, dass die Flüsse, dass es dort Flüsse gibt aus Honig. Oder Flüsse aus Milch. Oder Flüsse aus berauschen, nicht berauschen, sondern aus Wein und so. Also, jetzt wir kennen Honig und wir kennen Milch und so weiter. Wir kennen die Farbe von Honig und wir kennen auch die Farbe von Milch und wir kennen auch den Geschmack von ihnen. So, jetzt stellt man sich dann die Frage oder es stellt sich die Frage, wenn dass Honig im Paradies gar nichts, auch nicht mal eine Spur Ähnlichkeit hätte mit dem von der Welt, warum hat Allah ihm den Namen dann davon gegeben? Ja. Natürlich, was das Paradies beinhaltet, wir haben es nicht gesehen, wir haben es nicht gerochen. Und unsere Herzen können es sich nicht mal vorstellen. Also wir wissen zum Beispiel, dass es dort Honig gibt. Also Honig im Bach oder im See, ja, ist Honig. Aber der Honig hier in der Dunya und der Honig in der Akhira, in Jannah, ja in Jannah, den kann man gar nicht vergleichen. Weder in seiner Farbe noch in seinem Geschmack und so weiter. Noch ein anderes Beispiel, was Sie erwähnt hatten, zum Beispiel die Tatze eines Bären, also und die Tatze eines Löwen. Beide werden Tatzen genannt. Beide werden Tatzen genannt oder Klaue. Ja, sagen wir Tatze. Sie beide haben dieselbe sprachliche Bedeutung, aber also beide werden in der Sprache gleich benannt, aber in der Realität sind sie komplett verschieden. Sie sind ganz verschieden. Ja, Allah hat eine Hand, der Mensch hat eine Hand. Aber diejenigen, die versuchen, Allah mit seiner Schöpfung zu vergleichen oder sie gleichzusetzen oder zu vermischen und so weiter, sie haben ein Problem mit dieser Aussage. Aber wir sagen, Allah hat eine Hand. Warum? Weil er selber gesagt hat, dass er eine Hand hat. Hätte er nichts davon erwähnt, so hätten wir über diese Sache geschwiegen, ja. Ne? Aber wir sagen, Allah hat eine Hand und sagen, dass diese Hand majestätisch ist auf seine Art und Weise und unsere Hand entfernt davon ist, eine Ähnlichkeit mit uns zu haben. Oder wie eine Ähnlichkeit mit ihm, ja. Wir haben eine Hand, Allah hat eine Hand, aber wie seine Hand aussieht, das wissen wir nicht und da fragen wir auch nicht. Aber was wir wissen ist, dass diese Hand perfekt ist und unsere Hand nicht ähnelt. Laysa kemithlihi shay. Und nichts ist ihm gleich. Wie wird der Glaube an Allahs Namen komplett? Wenn der Masdar, ja, das Verbalnomen, also auf Deutsch glaube ich, von dem der Name herausgeleitet wurde, auf einem Transitiv basiert, beziehungsweise auf einem Objekt basiert, da macht man Iman an den Äther, das heißt an den Effekt. Also Äther, yani al-Hukm. Was ist dann genau gemeint, also einfacher gesagt? Zum Beispiel der Name Ar-Rahim. Dieser Name ist im Koran und in der Sunna erwähnt. So, Das erste, yani, was man hier machen muss, ist an diesen Iman, an diesen Namen Iman zu machen. An den Namen zu glauben. Und der Beweis ist von Allah die Aussage: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Yani in Surah Al-Fatiha. Alles Lob gehört Allah, dem Allerbarmherzigen, dem Allerbarmherzigen, Ar-Rahman, Ar-Rahim. So, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich also selber als Ar-Rahim in seinem Buch bezeichnet. Tayyib. Wir müssen also an den Namen offenkundig glauben, also nach seiner offenkundigen Bedeutung. So, das ist der erste Punkt. Und danach gehört noch dazu, an den Effekt von diesem Namen zu glauben. Ja, beziehungsweise die Eigenschaft, die aus dem Namen resultiert. Also Rahman. Taib. So. Also, anders gesagt, wir müssen Iman an den Namen haben, an Ar-Rahim, und als auf das, was aus diesem Namen resultiert. Die Eigenschaft, ja, Rahman. Das heißt, wir glauben daran, an diesen Namen und daran, dass Allah barmherzig ist. طيب so نعم und an den Äther, yani an den Hukum zu glauben, hatten wir schon erwähnt. Das heißt, dass Allah barmherzig mit seiner Schöpfung ist und dass sie alles umfasst, yani seine Barmherzigkeit. طيب das zweite Punkt ist, aber wenn der Master, das Verbalnomen, intransessiv ist, also kein Objekt einnimmt, dann ist der Glaube, also dass der Glaube daran enthält nur den Namen und die Eigenschaft daran zu glauben, welche er beinhaltet. طيب. Zum Beispiel Al-Hayy. Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Hayy. Er erwähnt das auch offen. Al-Hayy al-Qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la nawm. Yani suratul Baqara, also die Ayatul Kursi. Allah subhanahu wa ta'ala nennt sich selbst Al-Hayy, der Lebendige. Also müssen wir an diesen Namen glauben und an Hayya. Das heißt, die Eigenschaft von Allah, dass er lebendig ist. Tayyib. So. Also anders als beim ersten, da haben wir erwähnt, dass man noch an den Äther, an den Hukum noch glaubt, an den Effekt. Und hier ist der Äther nicht da. Warum? Weil diese Nummer 2 intransessiv ist. Das heißt, dass es kein Objekt einnimmt. Das heißt, dieser ist ein kleiner Unterschied. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Allahs Eigenschaften. Und die unterteilen sich wiederum in 2. Das erste ist, Eigenschaften, die von Allah nicht trennbar sind, die werden Sifat al-Dhatiyya genannt. Sifat al-Dhatiyya, das heißt sowas wie Wissen, Hören, Sehen und so weiter. Diese Eigenschaften trennt man nicht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die andere, Nummer 2, die Eigenschaften, das sind diejenigen, die aus seinen Taten resultieren. Taib, zum Beispiel das Erschaffen oder das Erhalten. Diese Eigenschaften treten mit Allahs Willen auf. Sie sind ja nicht immer da, aber sie treten dann auf, wenn Allah subhanahu wa ta'ala diese Dinge durchführt. Also diese 2 Eigenschaften, Arten Eigenschaften haben wir. Jetzt sprechen wir inshallah über die Uluwa von Allah subhanahu wa ta'ala. Uluwa, yani seine Erhabenheit in dem Sinne von, dass er über seiner Schöpfung ist. Und diese Eigenschaft der Uluwa gehört zu seiner ersten Eigenschaft, also zu seiner Sifat al-Dhatiyya. Das heißt, zu seiner Eigenschaft, die nicht von seinem Wesen trennbar ist. Taib. Das heißt, die Uluwa ist eine Sache, die immer vorhanden ist. Allah subhanahu wa ta'ala ist immer über seiner Schöpfung. Immer. Und jetzt, wenn jemand sagt, Aber was mit dem Hadith im Bukhari Muslim, der von 28 Sahaba überliefert wird, dass Rasulullah sagte, dass Allah im letzten Drittel der Nacht im untersten Himmel herabkommt. Dieser Hadith ist authentisch, das stimmt. Aber wir sagen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala unter seiner Schöpfung dann ist. Er ist trotzdem über seiner Schöpfung, auf seine majestätische Art und Weise, aber er kommt im untersten Himmel herab, aber er ist trotzdem über seiner Schöpfung. Und das Problem ist, was man sich hier dann, wenn man ein Fragezeichen in dieser Aussage, was ich gemacht habe, bekommt, dann liegt das Problem daran, dass man meistens versucht, Allah und seine Schöpfung zu vergleichen. Zum Beispiel, wenn wir auf einem Stuhl stehen, wir stehen auf einem Stuhl und wir kommen von dem Stuhl herunter, wir gehen herab vom Stuhl. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir niedriger geworden sind. Das heißt, dass unsere Position niedriger geworden ist. Also zum Menschen gehört, dass wenn er herabsteigt, dass er automatisch runter sinkt. Und dass wenn er Treppen hochsteigt, dass er hochgeht sozusagen. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala, diese Arten der Regelung gelten nicht für ihn. لِأَنَّ قَالَ اللَّهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Weil Allah sagte, dass ihm nichts gleich ist. طيب. So. So. Und wir erwähnen einige Punkte dazu, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seiner Schöpfung ist, also seine Erhebung. Und der Beweis ist im Koran und in Sunna und in Ijma' und in der Fitra und in der Veranlagung sogar eines Menschen. Ja, ne, zum Beispiel einen Mushrik, einen Christ oder so. Wenn du siehst, dass er Allah bittet, sogar er würde seine Hände hochheben. Ja, ne, sogar ein Mushrik, der Allah gar nicht kennt, der Allah vielleicht schlecht kennt und so weiter, er hat trotzdem seine Fitra, diese Veranlagung, dass Allah über ihn ist. Also über seiner Schöpfung ist. Und es gibt im Koran, und das ist nicht übertrieben, Jahre, das ist nicht übertrieben, mehr als 1000 Beweise. Es sind nicht nur diese 7 Beweise, wo Allah sagt, dass er über den Thron ist, bezieht seinen Thron, na'am, aber dass er über der Schöpfung ist, gibt es mehr als 1000 Beweise. Zum Beispiel, وَهُوَ الْقَادِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Also so müsste die Ayah sein, auch كما قال الله. Und er ist der Qadir über seine Diener. Über seine Diener. Und so weiter. Und er ist derjenige, der den Regen herabsendet, zum Beispiel. Er ist derjenige, der die Ruhe herabsendet. فَأَنْزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Und er ist derjenige, der ihnen die Ruhe, was? Herabsandte. Und das sind viele, viele Adille im Koran. Viele Beweise im Koran. Und das nächste ist, was du dazu erwähnst, Allah subhanahu wa ta'ala besitzt alle Perfektionen. Wenn zum Beispiel einer sagt, Allah ist nicht über uns, er ist unter uns. So wäre das mit der Fitra eines Menschen nicht einmal das, yani, nicht einmal das wäre damit vereinbar. Keiner könnte es mit sich selbst vereinbaren. Und natürlich sowieso die Beweise, Koran und Sunna und so weiter sprechen sowieso dagegen. Aber das soll nur ein Beispiel sein, um nachzudenken. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala unter uns wäre, yani man könnte sich dies gar nicht vorstellen. Man bittet Allah, aber er ist unter einem. Das wäre ein Zeichen der Herabwürdigung, wal'iyadhu billah, und Allah subhanahu wa ta'ala ist über so etwas erhaben. Tayyib. Und auch hat er auch Namen, zum Beispiel Al-Ali. Al-Ali, ja, nicht Ali radiallahu anhu, nicht verwechseln so, aber Al-Ali bedeutet der Erhaben oder der Hohe, yani. Und dies beinhaltet die Uluwa. Dieser Name Al-Ali von Allah beinhaltet die Uluwa. Oder Al-Aziz, der Mächtige und so weiter. Und wir erwähnen auch eine Aussage von Al-Awza'i, rahimahullah, der wiederum einer der ein sehr, sehr bekannter und großer Gelehrter war. Und er war von der dritten Generation, also vom Islam, Tabi'i. Und er sagte, wir, also die dritte Generation und die zweite Generation, Tabi'i, sagen, dass Allah über seinen Thron ist. Und wir glauben an die Ahadith über Allahs Eigenschaften. Und auch, wie ich schon gesagt hatte, man findet keine einzige Aussage der Salaf, die dem widerspricht. Man findet keine einzige Aussage von Umar ibn al-Khattab, Abu Bakr al-Siddiq oder Al-Auza'i oder Abdullah ibn Mubarak oder Sufyan al-Thawri oder Sufyan ibn Uyayna, rahimahumullah, dass sie sagen, dass mit Allah seine Erhebung über den Thron gemeint ist, dass seine Macht sich darüber erhoben hat. Man findet keine einzige Aussage des Salaf. Tayyip. Und jetzt erwähnen wir noch einige Ahadith, inshallah. Wir haben einige Ayat erwähnt. Und jetzt erwähnen, und da haben wir eine Aussage von einem Gelehrten erwähnt. Und jetzt erwähnen wir einige Ahadith. Bei der Hajj al-Wada', das heißt bei der Abschieds-Hajj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam machte eine Predigt und er sagte, er machte ja seine Predigt und am Ende sagte er, O Allah, habe ich bezeugt. Oder ich habe bezeugt. Und er hebte seinen Finger, also seinen Finger in den Himmel hoch und zeigte in den Himmel. O Allah, habe ich verkündet. O Allah, habe ich verkündet. Und sofern mich meine Erinnerung nicht irrt, da hat er dies dreimal gemacht. Und er hat in den Himmel mit seinem Finger gezeigt. Ja, warum das? Warum sagt er O Allah und dann zeigt er mit dem Finger nach oben her? Taib. Das nächste ist Hadith in Sahih Muslim. Eine Sklavin wurde geschlagen und sie ging zum Rasulullah. Rasulullah fragte sie, wo ist Allah? Sie sagte, Fis-Sama. Und er sagte dann, wer bin ich? Sie sagte, du bist der Gesandte Allahs. Dann sagte er, lass sie frei, denn sie ist eine Gläubige. Also sie sagte, Fis-Sama. Und Fis-Sama, das heißt nicht unbedingt im Himmel, sondern Fi kann auch auf etwas bedeuten. Yani Fi kann auch Ala bedeuten in der arabischen Sprache. Zum Beispiel, wir machen ein Beispiel im Koran. Allah sagt, Fasiru fil ard. Fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin. Fasiru fil ard. Reist auf der Erde herum. Ja, er sagt viel Art. Er meint ja nicht unter in der Erde drinnen. Man soll ja nicht in der Erde drinnen sozusagen. Hier ist gemeint, wie meine, ala. Ja, ne, fasiru, viel Art, aber fasiru, ala Art. Ja, ne, so reist auf der Erde und schaut, wie es den Mufsidin, ja, ne, den, wie sagt man, den Unheilstiftern ergangen ist sozusagen. Und dasselbe gilt auch bei Fis-Sama, yani über den Himmel. Sie sagte Fis-Sama, aber yani gemeint über den Himmel. Und Rasulullah war wer? Er war derjenige, der sich am meisten am Koran und seiner Sunna yani gehalten hat. Und Rasulullah sagte, Hadith sahih, in Muslim ist der Seil oder in Bukhari, auf jeden Fall authentisch. Man ra'a minkum munkaran, fayughayyiru biyadih. فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. Und wenn ihr einen Munker seht, dann verändert es mit der Hand. Wenn ihr nicht könnt, dann mit der Zunge, wenn nicht, dann tut das mit dem Herzen auf Abscheu. Und wenn ihr nicht, und dies ist der unterste Stufe im Iman. Yani, wenn die Sklavin hier falsch gesprochen hätte, yani, sie sagte Fissana und wäre diese Antwort falsch gewesen, Rasulullah hätte sie auf jeden Fall korrigiert. Er hätte sie auf jeden Fall korrigiert. So. Also daran sehen wir die Zustimmung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben hier nur kurze Sachen erwähnt. Von der Fitra, einige Ahadith und einige Ayat. Na. Und es gibt noch Zahl, und wer möchte, Janne, kann sich das kann sich im Koran umschauen, und er wird viele Ayat dies bestätigend finden. Taib. Ach ja, ich hatte erwähnt Al-Aziz. Aber yani bei Al-Ali und Al-Aziz habe ich gesagt. Das stimmt aber nicht, ist Al-Ali und Al-Azim. Der Name Al-Azim, nicht Al-Aziz in diesem Bezug. Yani. Und die Aya heißt nicht Al-Fahua Al-Qadiru Fawqa Ibadih, sondern Fahua Al-Qahiru Fawqa Ibadih. Eine kurze Korrektur. Taib. Und wir erwähnen noch ein Hadith in Bukhari, wo Rasulullah gefragt wurde: Ja, Rasulullah, werden wir Allah am Tage der Auferstehung sehen? Er sagte: Ja, und ihr werdet dabei keine Schwierigkeiten haben. Danach fragte die Sahabe: Habt ihr Schwierigkeiten, die Sonne zu sehen an einem wolkenlosen Himmel zur Mittagszeit? Die sagen: Nein, o Gesandter Allahs. Danach fragt er: Habt ihr Schwierigkeiten, den Mond in einer klaren Nacht zu sehen? Sagte: Nein, o Gesandter Allahs. Dann wird zu jedem gesagt, dass er dem folgen soll, dem er angebetet hat. Jene, die die Sonne anbeteten, werden mit ihr in die Hölle gehen. Jene, die den Mond anbeten, werden mit ihr in die Hölle gehen. Jene, die den Tawarit folgten, und hier ist gemeint ja die Götzen, Steine und so weiter, werden diesen folgen. Und danach wird Allah ihnen erscheinen in einer Form, die die Menschen nicht kennen, die Muslime nicht kennen, yani. Und sie werden gefragt, also zu ihnen wird gesagt, das ist euer Herr sozusagen. Und sie werden, und sie erkennen das nicht und werden daher sagen, beziehungsweise Allah wird ihnen erscheinen. Und zu ihnen wird gesagt, auf was wartet ihr? Und sie werden sagen, auf unseren Herrn. Und dann werden sie sozusagen gefragt, wie erkennt ihr Allah? Und dann sagen sie, durch ein Zeichen zwischen uns und ihm sozusagen. Und danach zeigt Allah seine Schienbein, so heißt es in der Hadith. Und die Muslime werfen sich nieder, und die Heuchler werden sich nicht niederwerfen können. Und daran sehen wir, dass Allah eine Sura hat, ein Angesicht sozusagen. Wie in dem Wortlaut des Hadith erwähnt, weil im Hadith wird Sura erwähnt. Dass Allah ein Angesicht hat sozusagen. Ich meine jetzt nicht Wajh, sondern eine Angesicht, ja. Taib. Und was die Namen von Allah angeht, man kann nicht sagen, Allahs Namen haben eine bestimmte Zahl. Du weißt, es ist die Aussage von Rasulullah, wo er Dua machte: Ich bitte dich, o Allah, bei jedem Namen, der dir gehört, welchen du dir selbst gabst oder in einer deiner Schriften offenbartest oder einer deiner Geschöpfe beibrachtest oder den Namen bei dir verborgen liest. Also bei Allah verborgen gelassen hast, gelassen hat. So. Und Rasulullah sagte auch in der Hadith: Wenn du die 99 Namen von, oder wenn du die 100 minus 1 oder 100 weniger 1 Namen von Allah kennst und ihn durch sie anbetest, dann trittst du ins Paradies ein. Das heißt aber nicht, dass Allah nur 99 Namen hat. Zum Beispiel jemand fragt mich, wie viel Geld hast du für das Auto mitgenommen? Dann sage ich zum Beispiel 2000 Euro. Das heißt aber nicht, dass ich nur 2000 Euro habe, sondern vielleicht habe ich zu Hause auch noch ein bisschen Geld. Yani. Yani, weil Rasulullah sagt, Allah hat 99 Namen, heißt nicht, dass er nur 99 Namen hat, sondern auch mehrere. Wir beenden den schon mit dem zweiten Unterricht, und Allah weiß es am besten. الله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.